Es steht einem menschlichen Wesen nicht zu, dass ihm Allah die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gibt, und er hierauf zu den Menschen sagt, seid Diener von mir anstatt Allahs, sondern seid Leute des Herrn, da ihr das Buch zu lehren und da ihr es zu erlernen pflegtet.